2b und 2c. So, hier kommt der Prosecco. Na dann, Prost! Auf den schönen und entspannten Abend. Mm. Du, sag mal, ich habe gerade den Boardingpass am Kühlschrank gesehen. Wie war denn dein Urlaub auf den Bahamas? Oh, der war traumhaft. Das Wetter, die Strände, das Essen, die perfekte Atmosphäre, um die Seele baumeln zu lassen, um mal wieder so richtig runterzukommen. Das hat mir so gut getan nach den letzten Wochen. Da war das nämlich ganz schön stressig auf der Arbeit. Im Urlaub konnte ich wieder Kraft tanken. Das glaube ich dir. Ich bräuchte auch dringend eine Auszeit. Aber seit ich den neuen Job habe, fehlt mir einfach die Zeit dafür. Oh je, das klingt aber nicht so toll. Du solltest wirklich öfter mal etwas Gutes für dich tun. Naja, du hast schon recht. Aber einen Urlaub kann ich mir gerade eh nicht leisten. Es müssen ja nicht gleich die Bahamas sein. Oft reichen doch schon kleine Genussmomente, um sich selbst etwas Gutes zu tun und den Alltag ein wenig zu entschleunigen. Und das muss nicht teuer sein. Du hast doch früher in einer Band gespielt. Das war doch sicher auch super, um auf andere Gedanken zu kommen. Ja, dabei konnte ich immer gut vom Alltag abschalten. Aber zweimal pro Woche proben, das schaffe ich eben zeitlich nicht mehr. Wie machst du das eigentlich, dir regelmäßig Zeit für dich zu nehmen? Bei deinen Arbeitszeiten wird das wohl auch nicht leicht sein, oder? Tja, einfach ist es nicht. Es ist mir auch lange schwer gefallen, Arbeit und Freizeit unter einen Hut zu bringen. Aber inzwischen habe ich mir angewöhnt, auch für meine Freizeit Zeit im Kalender einzuplanen. Und manche Sachen kann man auch wunderbar in den Alltag integrieren. Zum Beispiel fahre ich jetzt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich muss zwar ein bisschen früher aufstehen, aber so erspare ich mir den Stress in der Bahn und komme viel entspannter im Büro an. Und die Bewegung tut mir gut. Wow, das ist ja schlau. Ich fürchte nur, dass ich morgens zu müde und unmotiviert bin, um aufs Fahrrad zu steigen. Aber Sport wäre sicherlich auch gut für mich. Ich wollte ja schon lange mal einen Segelschein machen. So auf dem Wasser und an der frischen Luft kann ich wunderbar runterkommen. Super Idee. Mach das doch mal. Aber such dir ruhig auch ein paar kleine Dinge, die dir gut tun und die du abends nach Feierabend machen kannst. Meinst du auf der Couch rumhängen und faulenzen? Ja, zum Beispiel. Ich gönne mir gerne mal ein langes Bad mit einem guten Buch dazu. Schade, dass ich keine Badewanne habe. Aber du hast ja recht. Ich muss mehr Zeit zum Genießen finden. Vielleicht fahre ich am Samstag mal in ein Spa und gehe in die Sauna. Das habe ich ewig nicht gemacht. Sehr gut, Jannis. Lass die Arbeit ruhig mal liegen. Und wenn du Lust hast, können wir den Samstagabend gemeinsam ausklingen lassen. Ich habe eine Einladung zu einer Weinverkostung hier in der Nähe. Wie wäre es, wenn wir zusammen hingehen? Oh ja, das klingt nach einem guten Plan.